1, 2, 3, 4! Jedes Wochenende treffen wir uns und der Kampf geht wie immer weiter. Wir saufen uns die Rüben voll, denn nur so lässt sich das Leben etwas leichter. Zusammenhalt und Kameradschaft, was uns verbannt und zu guter Letzt die Liebe zu unserem Heimatland. Gesundes Bewusstsein, auch wenn weiß gehasst, uns wird für ewig geben. Voller Hass, ja, das bleiben wir, reinig scheinbar.